Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il legten die Angehörigen der Volksarmee, Werktätigen, Jugendlichen und Studenten an den Bronzestatuen und Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il an verschiedenen Orten Blumenkörbe und Sträuße und Blumen nieder. Die Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude wurden ununterbrochen aufgesucht. Davor lag ein Blumenkorb im Namen von Genossen Kim Jong-un. Den Bronzestatuen wurden die Blumenkörbe im Namen der Partei, Militär- und Marktorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen, Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern sowie der Institutionen, Werke, Fabriken und Schulen aller Ebenen in der Stadt Pyongyang gewidmet. Außerdem wurde ein Blumenkorb im Namen der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas niedergelegt. Die Massen verbeugten sich ehrerbietig vor den Bronzestatuen. Auch an den Bronzestatuen und Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il an anderen Orten in der Hauptstadt, wie der Kim Il-sung Universität, dem Ministerium für Volksstreitkräfte und dem Kunststudio Mansude, wurden die Blumenkörbe im Namen der Truppen der Volksarmee, Institutionen und Werke und die Blumensträuße und Blumen niedergelegt. Die Angehörigen der Volksarmee, Werktätigen, Jugendlichen und Studenten suchten die Bronzestatuen und Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il an ihren Wohnorten auf.